Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Facebook fragt nicht um Erlaubnis, heißt es. Facebook bittet höchstens hinterher um Verzeihung. Gegen die Pläne, Daten von Facebook, dem Messenger, Instagram und WhatsApp auch noch mit Informationen zusammenzuführen, die Nutzer auf irgendwelchen Internetseiten hinterlassen haben, da gab es in dieser Woche Einspruch. Ursula Weidenfeld, Bundeskartellamt schränkt Datensammlung Facebook ein, heißt es am Donnerstag. Ist das Amt so mächtig? Nein, das Amt darf man nicht unterschätzen. Man darf die europäische Wettbewerbspolitik nicht unterschätzen und man darf auch das Kartellamt nicht unterschätzen. Und Google, Facebook, die tun das auch nicht. Die wissen sehr gut, dass die Wettbewerbsbehörden, die europäischen, die amerikanischen und die japanischen, wenn sie zusammenspielen, die Weltwettbewerbsbehörde darstellen. Und das heißt, man darf eben auf keinen Fall das unterspielen, wenn man in Deutschland oder wenn man in Europa im Markt beschränkt wird, dann hat das Konsequenzen. Aber bislang hatte ich den Eindruck, das zahlen die eher mit einem Lächeln aus der Portokasse. Naja, das mit dem Lächeln, das ist nicht so einfach. Microsoft wurde auch in Europa zu Millionenzahlungen verurteilt. Und natürlich sind die Geldbußen für diese Unternehmen nicht so wichtig und so entscheidend. Aber sie müssen eben dann am Ende ihre Algorithmen ändern. Sie müssen ihr Verhalten ändern. Sonst werden sie eben weiter beschränkt und weiter reguliert. Und das wollen die auf keinen Fall. Die wollen auf jeden Fall in der ganzen Welt nach Möglichkeit mit einheitlichen Regelungen, einheitlichen Dienstleistungen, einheitlichen Datenschutzbestimmungen operieren. Und wenn ihnen das vermasselt wird, dann leiden sie. Zurecht. Der US-amerikanische Marketingprofessor Scott Galloway kritisiert in unserem Programm, dass Tech-Unternehmen überhaupt nicht den gleichen Standards wie andere Wirtschaftszweige unterlegen und deshalb überhaupt zu Monopolen geworden seien. Er forderte: The only way you, in my opinion, effectively deal with a monopoly is you break the company up. And the competition. Der einzige Weg, also sagt er, effektiv um mit Monopolen umzugehen, besteht darin, sie zu zerschlagen. Die Antwort lautet: Wettbewerb. Und er fordert an diesem Punkt, wo der Markt neuen Sauerstoff bekommen müsste, eigentlich müssten diese Unternehmen zerschlagen werden. Ja, das ist im Prinzip keine schlechte Idee. Das Problem ist eben nur, dass man nicht mehr so ganz genau weiß, was ein Unternehmen ist und was man da eigentlich zerschlägt. In die Plattformökonomie, das ist eben im Grunde das, was unter diesen Unternehmen liegt, beruht ja so ein bisschen darauf, dass man sehr schnell sehr große Nutzerzahlen hat und dass man mit diesen Nutzerzahlen und deren Daten dann die Dienstleistungen anbietet und mit den Daten das Geld verdient. Das ist auch in den Wettbewerbsbehörden vergleichsweise unbestritten. Und diese Unternehmen, diese Plattformunternehmen argumentieren halt, naja, wir haben vielleicht für 5 oder 10 Jahre so eine Art Monopol, aber dann kommt das nächste Facebook um die Ecke und macht unser Geschäft kaputt, fordert uns heraus und dann müssen wir entweder vom Markt verschwinden oder was Neues haben. Und das Hauptproblem ist gar nicht die Frage, was machen wir mit Facebook heute, sondern was macht Facebook mit den künftigen Facebooks. Und da ist es eben so, dass die großen Datenunternehmen, die Plattformunternehmen inzwischen dazu übergegangen sind, all die kleinen Newcomer, die irgendwo sind und möglicherweise mal groß werden könnten, sofort aufzukaufen und zu inkorporieren. Das sieht man bei Facebook, die haben Instagram übernommen, die haben WhatsApp übernommen und übernehmen am Stück weitere andere kleine Unternehmen, um eben das zu verhindern, dass die nächste Plattform sich anpirscht und dann den Markt macht. Und das sind die großen Probleme, vor denen die Wettbewerbshüter im Moment stehen. Sie müssen eben einerseits verhindern, dass diese großen Unternehmen praktisch alle ihre Nachfolger einfach aufsaugen und kaputt machen. Und zum anderen müssen sie dafür sorgen, dass der Nutzer die Wahl hat. Wenn ich in Deutschland in den sozialen Medien mich verständigen will und ich komme nicht mehr an Facebook vorbei oder seinen Töchtern, dann habe ich nicht mehr die Wahl, dann muss ich meine Daten aufgeben und das ist wettbewerbswidrig. Bleiben wir bei diesem Beispiel mit WhatsApp. Da wurde vorher doch ausdrücklich gesagt, liebe WhatsApp-Nutzer, macht euch keine Sorgen, eure Daten bleiben dort. Das hat mit Facebook gar nichts zu tun. Und ich glaube, es hat nicht mal ein halbes Jahr gedauert. Dann wurde das schwupps zusammengepackt und Facebook ist eigentlich gar nichts dabei passiert. Ja, als Unternehmen würde ich das ja auch sagen. Wenn ich ein Unternehmen übernehmen will, dann sage ich auch erstmal allen Kunden, macht euch mal keine Sorgen. Also Unternehmen dürfen lügen oder taktisch mit der Wahrheit umgehen? Wenn Sie in der Übernahme sind, tun Sie das auf jeden Fall. Ob Sie es dürfen und ob es moralisch gerechtfertigt ist, das ist eine andere Frage, aber Sie tun es. Und dann muss man eben, wenn solche Versprechen dann zu wettbewerbswidrigen Machtpositionen führen, dann müssen die Behörden einschreiten. Und das setzt allerdings voraus, dass die Behörden auch wissen, was sie da tun. Und das ist das Hauptproblem eigentlich im Moment der Wettbewerbspolitik im digitalen Bereich, dass man gar nicht mehr so ganz genau weiß, was reguliert man da eigentlich, wie kann man es regulieren und wie könnte man sowas dann eben auch zerschlagen, ohne dass sich das dann in Windeseile irgendwo anders neu bildet. Das heißt, es fehlt wirklich bei diesen Wettbewerbshütern an technischem Wissen oder an ethischer Einsicht? Nee, ethische Einsicht brauchen die nicht. Es fehlt eben einfach, Wettbewerbspolitik, und das hatten wir ja eben schon bei der Frage von Industriepolitik und wir hatten es auch schon bei Nord Stream, ist eben immer so etwas, was nacheilend ist. Also das Wettbewerbsrecht ist automatisch immer ein paar Jahre der Realität hinterher. Und das ist auch ganz gut so, weil man ja gar nicht weiß, ob die Realitäten, mit denen man es zu tun hat, ob die beständig sind und ob die wirklich dauerhaft regulierungswürdig sind. Aber in der Tat ist es eben so, dass im digitalen Bereich die Wettbewerbsbehörden mit ganz neuen Unternehmensbegriffen zu tun haben, mit ganz neuen Unternehmenslogiken, eben dieser Plattformlogik. Und da muss man wahrscheinlich noch ein paar Jahre abwarten, bis die wirklich gut und adäquat regulieren können und bis man dann eben wirklich sagen würde, Zerschlagung ist hier das Richtige. Wir haben vor 20 Jahren darüber geredet, Microsoft zu zerschlagen. Darüber würde heute niemand mehr nachdenken. Weil es Alternativen gab. Weil es eben Wettbewerb gab und weil Microsoft heute eben nicht mehr diese marktbeherrschende Position hat, die sie früher hatten, mithilfe der Wettbewerbsbehörden, aber eben auch mithilfe des Fortschritts und der Konkurrenz, die danach entstanden ist.